Der Sprecher des Koreanischen Maßnahmekomitees für Fragen der Sexualsklaven der japanischen Armee und der Opfer der Verschleppung veröffentlichte am 1. März eine Stellungnahme im Zusammenhang damit, dass seit dem 1. März 1919, der als ein blutiger Tag der Ermordung und Unterdrückung der Koreaner durch den japanischen Imperialismus in die Geschichte einging, 98 Jahre vergangen sind. Die japanischen Imperialisten, so unterstrich der Sprecher, hatten vor 98 Jahren über 100.000 Koreaner bei der friedlichen Demonstration für die Unabhängigkeit Koreas grausam niedergedrückt und getötet, obwohl seit diesem unmenschlichen Verbrechen, das immer noch unbestraft durch die Geschichte bleibt, fast ein Jahrhundert vergangen ist, hat sich das militaristische und imperialistische Wesen Japans nicht im geringsten verändert. So negierte jüngst das Sekretariatsleiter des Kabinetts Japans den zwangsweisen Einsatz der Sexualsklavinnen der japanischen Armee. In die Geschichtslehrbücher der neuen Generation wurde die koreanische Insel Dok als ein japanisches Territorium eingetragen. Der Gerichtshof, der die Verfassung verteidigen soll, trat das Recht der koreanischen Schüler in Japan auf nationale Bildung schonungslos mit Füßen. Japan verlangt unverschämterweise von Südkorea, die Statue vom Sexualsklavenmädchen der japanischen Armee zu beseitigen und spricht sich rücksichtslos für einen präventiven Angriff gegen die nordkoreanischen Raketenbasen aus. Die Realität zeigt eindeutig, dass Japan gar kein Schuldgefühl für seine Aggression und unmenschliche Verbrechen in der Vergangenheit empfindet und im Gegenteil befangen in militaristischen und Vergeltungsambitionen, die stärker als im vergangenen Jahrhundert sind, die Vorbereitung auf erneute Invasion beschleunigt. Wenn man aus den Fehlern in der Vergangenheit keine Lehre zieht, wird man noch größere Fehler begehen und die Folgen davon werden katastrophal und zerstörerisch sein. Die Koreaner werden mit Japan dafür abrechnen, dass es Korea und dessen Volk von Jahrhundert zu Jahrhundert allerlei Unglück, Leiden und Verluste zugefügt hatte und beharrlich kämpfen, bis die historische Abrechnung zu Ende geht.